Mehr hören, mehr erleben. Der Audioverlag. Meine Babbe, Quelle aller jiddischen Sprichwörter, die meine Mutter kannte. Meine Babbe hätte gesagt, du kannst mit einem Hintern nicht auf zwei Pferden reiten. Und sie hätte recht gehabt. Ich hätte keinen der beiden Fälle übernehmen sollen. Und schon gar nicht alle beide. Carlotta fängt Schlangen. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Nach dem Roman von Linda Barnes. Ja, ich komme! Ein paar andere Dinge hätte ich auch nicht tun sollen. Den Polizeijob nicht aufgeben. Nicht Privatdetektivin werden. Tante Beas Haus nicht behalten, als ich merkte, dass ich die Reparaturen nicht bezahlen kann. Auf keinen Fall hätte ich eine Nervensäge wie Ross ins Haus nehmen dürfen, die mehr Ärger macht, als die Miete wert ist. Moment, ich komm ja schon! Ich hätte Muni gar nicht erst die Tür öffnen dürfen. Wenn ein Polizist mit 40 immer noch bei der Mama wohnt und ein Leben ohne Ausrutscher führt und dann plötzlich in Schwierigkeiten ist, dann bin ich, weiß Gott, nicht die Richtige, um die Sache wieder ins Lot zu bringen. Hat ja lang genug gedauert. Hättest deine Marke schwenken sollen. Willst du ein Stück Pizza? Anchovies? Nein, danke. Ich könnte dir ein Sandwich machen. Ich muss mit dir reden, Carlotta. Was dagegen, wenn ich... Als du noch Kopf warst, hast du deine blonde Nutte mit einer Schlangentätowierung gekannt? Am linken Bein? Ich bin nicht so ganz auf dem Neuesten, was die Nuttenszene betrifft. Wieso willst du diese Lady? Ich dachte, ich soll's dir sagen, bevor du es aus der Zeitung erfährst. Carlotta, ich bin vom Dienst suspendiert worden. Nein. Lieutenant Muni, Ass der Boston Police. Suspendiert? Wegen des tätowierten Beins? Und mir ist nicht zum Scherzen zumute. Ich möchte dich engagieren. Muni. Sag nichts, bevor du nicht zugehört hast. Ich war in der Notbar, diesem miesen Abschlepperladen. Dienstlich, nehme ich an. Eben nicht dienstlich und unterbrich mich nicht. Also, eine Neue hat sich an mich rangemacht. Jung, Vietnamesin. Kaum rede ich mit ihr, packt mich einer bei der Schulter und schleudert mich durch den halben Raum. Nachdem ich wieder einigermaßen klar denken kann, sehe ich, dass der Typ die Frau bedroht. Also gehe ich dazwischen und er zieht ein Messer. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich, Boston, please, legen Sie die Waffe weg, sage, glaube ich wenigstens. Der Bastard greift mich an, wir zappeln, er sticht daneben. Ich verpasse ihm ein Ding mit dem Knauf meiner Kanone, er geht zu Boden. Ich lege ihm Handschellen an und von da an läuft alles nach Vorschrift. Klingt doch okay soweit. Der Bursch hat einen Schädelbruch. Er liegt jetzt im New England Medical Center und sein Zustand ist ziemlich schlecht. Er ist der gottverdammte Vorsitzende der vietnamesischen Gemeinde. Und das Mädchen, das ich für eine Nutte gehalten habe, das war seine Frau. Sie behauptet, dass er gar kein Messer hatte. Und das Personal schwört Stein und Bein, nichts gesehen zu haben. Aber die tätowierte Dame hat alles gesehen, oder? Hast du wegen der Schlange bei der Sitte nachgefragt? Ja, die haben Rosenknospen in ihren Akten, Herzen, Schmetterlinge, aber keine Schlangen. Und kein Mensch scheint sie zu kennen. Carlotta, ich bin erledigt ohne dich. Die werfen mich glatt aus dem Polizeidienst. Ich werde versuchen, was ich kann. Danke. Ach, hast du doch ein Stück Pizza für mich? Beim Taxifahren lande ich sowieso irgendwann im Rotlichtviertel. Ich denke, du machst Ermittlungen, seit du von uns weg bist. Das reicht vorne und hinten nicht. Ich fahre Taxi und ich muss untervermieten. Ich hör's. Das ist Ross. Sie lässt ein Bad für uns einbauen. Ein Bad einbauen? Entschuldige, bei uns nennt man das, glaube ich... Seit Wochen wird gebaut und sie hat was mit dem Klempner, okay? Und einen erbärmlichen Geschmack, was Männer angeht. Bist du mit wem zusammen? Das geht dich gar nichts an. Wenn du die Schlangenfrau findest, zahle ich den normalen Tarif, okay? Ich will kein Geld von dir, Moni. Wenn du sie nicht findest, gehst du mit mir aus. Ich meine, richtig. Und sag jetzt nicht wieder, du bist ein zu guter Freund. Um das durch eine Affäre aufs Spiel zu setzen. Das weißt du. Ich übernehme den Fall, Lieutenant Moni. Einen Teil meiner Zeit als Cop habe ich Lockvogel gespielt. Ich war wohl auch beeindruckend mit 1,85 und Schuhgröße 43. Dauernd sagte jemand, für eine Frau sind sie aber groß. Als ob mir das nicht selbst schon aufgefallen wäre. Und obendrauf rote Locken. Und immer in Erwartung, dass die Freier fragen, wie Luft da oben ist. Und aus der Zeit kannte ich die tätowierte Janine. Muni hatte bestimmt Janine gemeint. Sie war für ihre wechselnden Tätowierungen berühmt. Sie benutzte Abziehbilder statt echter Tattoos, damit sie für jeden Freier das passende Bildchen vorweisen konnte. Ich war mir nicht absolut sicher, dass Janine hier auftauchen würde, aber ich wusste, dass sie ein Schützling von Manelli war. Und Manelli war in dieser Gegend als Undercover-Lieutenant zugange. Also wartete ich brav in meinem Taxi und beobachtete die Straße. Mit Erfolg. Ein grauer Chevy hielt und Manelli stieg aus. Hinter ihm eine Frau und noch ein Typ. Und die Frau konnte durchaus Janine sein. Ich dachte noch, das wird eine leichte Ermittlung, und wollte aussteigen, da sah mich Manelli. Und sein Blick schien mich auf der Stelle zu ermorden. Schnell! Fahren Sie! Gleichzeitig bekam ich einen ungebetenen Fahrgast. In Schwierigkeiten? Ich meine, immerhin blutest du. Gottverdammte Scheiße, ja! Ich habe kein Geld. Aber wenn Sie mich nach Hause fahren können, dann zahle ich Sie. Die Fahrt meine ich. Wo wohnst du denn? In Lincoln. Nobel. Hör mal, wenn du ausgeraubt worden bist. Ich fahre dich zum nächsten Revier, das ist näher als bis nach Lincoln. Deine Leute können dich dort abholen. Ob die Polizei mir auch helfen könnte, wenn es was sehr Persönliches ist? Wenn ich unbedingt jemanden finden müsste, der vermisst wird. Da könnte ich dir besser helfen. Ich gebe dir meine Karte, Privatdetektivin. Ruf mich an, wenn du wieder auf dem Damm bist. Ich hab Hunger. Ich leide oft unter Schlaflosigkeit. Aber es war noch nie so schlimm wie jetzt, wo Ross meine Mieterin ist. Ross macht Krach, wenn sie mit jemandem schläft. Und selbst wenn ich dann Gitarre spiele, kann ich sie noch schreien und stöhnen hören. Diesmal war es noch grässlicher als sonst. Weiß der Himmel, woher sie diese Platte hatte. Jedenfalls kann man es mir nicht verdenken, dass ich meinen Kopf zur Tür rausstreckte, als ich die Treppe knarren hörte. Es war nicht der Klempner, mit dem es Ross seit einer Woche trieb. Diesmal war es sein Kollege. Ich gab alle Hoffnung für das Badezimmer auf. Noch jemand stand an der Haustür. Der Junge, den ich vor dem Polizeirevier abgesetzt hatte. Ich hatte ihn bereits total vergessen. Er war immer noch blutverkrustet. Ich ließ ihn rein und bearbeitete ihm Gesicht und Hände mit Jod. Jetzt erinnerte er mich auf einmal an einen, der auch so dünn und schüchtern war, in den ich mich in der 10. Klasse mal verknallt hatte. Ich muss dieses Mädchen finden. Wir sind sowas wie Freunde, wissen Sie? Valerie Haslam. Jetzt habe ich ganz vergessen, ich heiße Jeremy. Jerry. Jerry Tolland. Wie alt bist du überhaupt? Erzählen Sie mir jetzt bloß nicht, dass ich nicht alt genug bin und solche Scheiße. Entschuldigen Sie, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe ein gottverdammtes Bankkonto. Aktien, Wertpapiere, alles, was Sie wollen. Geld habe ich genug. Du kannst keinen Vertrag unterschreiben, du bist nicht volljährig. Du bist höchstens 16. Sie können sich immer noch an meine Eltern halten. Wieso suchst du diese Valerie im Rotlichtbezirk, wenn ihr in einer stinkteuren Gegend wohnt und allenfalls 16 seid? Sie ist 14. Und sie steckt in der Scheiße. Wieso bittet sie dann dich nicht um Hilfe, wenn du ihr Freund bist? Weil sie gesagt hat, Männer ekeln sie an. Und dann geht sie ins Nuttenviertel? You got them. You got them. You got them, loser. You got them.